Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel An der hölzernen Glühweinbude. Yeah. diesen Tagen gelegentlich an der hölzernen Glühweinbude in der Stadt und verliere mich in Selbstgesprächen. Natürlich so, dass niemand der Umstehenden davon etwas mitbekommt. Selbstgespräche haben eine reinigende Wirkung. Wer ihren Verlauf schriftlich festhält, den Zeilen anschließend eine Melodie gibt, der wird am Ende zum Sänger und kann mit etwas Glück eine Menge Geld verdienen. Mit dem also, was zu Beginn nichts anderes war als ein Selbstgespräch. Doch es geht auch ohne monetären Background. Wenn die Füße mal müde wurden am Ende eines langen Weges, habe ich stets damit begonnen, mit mir selber zu quatschen. Das half. Hier, an der hölzernen Glühweinbude, fasse ich nun im leisen Gespräch mit mir selber den Entschluss, du musst das Jahr winterfest machen. Winterfest, das ist mein Lieblingswort zum Ende eines jeden Jahres hin. Irgendwo habe ich es aufgeschnappt, vermutlich sogar hier an der hölzernen Glühweinbude. Irgendwann einmal vor Jahren. Die Leute hier reden seit jeher über Gott und die Welt, bevorzugt aber über ihre Gärten oder aber ihre Boote. Und für beide gilt, winterfest müssen sie sein. Ich selber dachte irgendwann, nur Gärten und Boote, das reicht einfach nicht. Alles muss winterfest sein, vor allem der Kopf, die Gedanken. Ich mache meinen Kopf also winterfest. Das heißt zum Beispiel auch, dass ich mich um die Champs kümmere. Diese wunderbare neue Band von der Isle of Wight, der vergleichsweise kleinen Insel mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern im Süden Englands, unmittelbar vor der Hafenstadt Southampton gelegen. Am 14. Februar 2014 erscheint das Debütalbum der Gruppe um die beiden Brüder Steve und Michael Champion. Dessen, Michaels, alte Band The Shoots, die ich eingangs gespielt habe, rufe ich mir ebenso in Erinnerung zurück wie den psychedelisch verklärten Rock-Soul-Reggae-Mix der ebenfalls von der Insel kommenden Band The Bees, die Bienen. Hatte diese Formation womöglich die Champion-Brüder Steve und Michael im Auge, als sie auf ihrem Erstlingswerk aus dem Jahr 2002 einen Song namens Sweet Like a Champion platzierte? Immerhin, der damalige Bees-Bassist Tom Gardner zupft seine Basssaiten heute bei den Champs, deren Folk-Pop eine merkwürdige, eine für mich bis hierhin nicht erklärbare Spiritualität transportiert. Die vor allem diese ist. Heartbreaking, herzbrechend. Einige Frauen in Großbritannien bezeichnen den Sound der Champs schlicht als girlish, als mädchenhaft. Gemeint ist das vorbehaltlos als Kompliment. Und das wiederum zielt insbesondere natürlich in Richtung des Sängers, Michael. Yeah. the downfalls of fear and unseen. Storm warnings coming our way. Thank you. be calling your name. Your name. Your name. The loneliest hour that I've ever known. You were out of control. I was sleeping alone. And I dreamt I was falling. Dreamt I was falling with you. With you. Ganz kurz Einsatz zur gerade gehörten Musik. Der erste Titel kam von The Bees, dann zwei Titel von den Champs. Zunächst ganz exklusiv hier auf 1Live Savannah, ein Song vom kommenden Album, und eben verklungen Spirit is Broken, Titeltrack der gleichnamigen EP, die im Sommer dieses Jahres erschienen ist. Ein paar Meter weit entfernt von der hölzernen Glühweinbude befindet sich ein Kinderkarussell. Von dort auch kommt vermutlich die Musik, die leise herüberrieselt wie Schnee, der sonst schon mal um diese Zeit vom Himmel fällt. Wir wollen doch einmal festhalten. In Deutschland hat sich sehr wohl das ein oder andere getan in all den Jahren. Aber diese ewig gleichen Weihnachtsliedschmonzetten im Easy-Listening-Sound will offensichtlich niemand zum Teufel jagen. Hartnäckig sind sie, sie bleiben Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Zumindest bisher war das so. Im nächsten Jahr freilich werden die Dinge anders liegen. Die sanften Songs der Champs werden das Umfeld einer jeden hölzernen Glühweinbude Land auf Land ab in ein Paradies auf Erden verwandeln. Und ich selber werde betrunken sein. Vor Glück. Oder aber, weil selbst Glühwein mit der Zeit ins Delirium führt. Ob nun mit oder ohne Schuss. Angeschossen an der hölzernen Glühweinbude. Zukunftsmusik zugegeben. Die Gegenwart ist eine andere. Es ist ein Ros entsprungen. Ist der Garten winterfest? Ich muss die Rosen noch machen. Am Nachbartisch, das wird mir nach wenigen aufgeschnappten Worten klar, geht's mal wieder um das Übliche. Winterfest. O Tannenbaum, schwappt nun eine neue Welle vom Karussell herüber. Nur das Kreischen der Krähen, die sich am nahegelegenen Kirchturm versammeln und ihn sodann in immer wieder neuer Formation umfliegen, vermag das monotone Blubbern all dieser freudlosen Weihnachtsmelodien gelegentlich zu übertönen. Und dafür bin ich den Tieren dankbar. Verdammt dankbar. Ihr bleibt ja. Ihr seid ja keine Zugvögel wie all die anderen, die sich jetzt verdrücken. Nach Süden rufe ich den Vögeln zu. Natürlich so, dass es niemand sonst hört. Zugegeben, ihr Krähen, die schönsten seid ihr ja nun nicht gerade. Aber was soll's? Mich lassen die Türsteher auch nicht überall hinein. Zu alt, zu dick, zu groß. Woran es letztlich liegt, ich weiß es nicht. Fest steht, ihr und die Tauben, ihr lasst uns nicht im Stich. Hier, an der hölzernen Glühweinbude. Sie sammeln sich auf Feldern, auf denen noch der Nebel liegt im ersten Morgenlicht. Ihre neuen Federn glänzen und auf ihnen perlt das Wasser, während der Tag anbricht. Und dann steigen sie empor auf ein unsichtbares Zeichen. Flieg, Vogel, flieg, Vogel, flieg. Und wir schauen in den Himmel, denn bald ist es soweit. In jedem Jahr an diesem Platz zur gleichen Zeit bilden Zugvögel ein V am Firmament. Und wir schauen ihnen nach, bis man das V nicht mehr erkennt. Dunkeln kurz die Sonne, suchen kreisend ihre Richtung. 5 Milliarden mit dem gleichen Ziel. Wir sind ein wenig wie die Vögel über Bergen und den Flüssen. Fliegen nicht, weil wir können, sondern weil wir fliegen müssen. Und wir schauen in den Himmel, denn bald ist es soweit. In jedem Jahr an diesem Platz zur gleichen Zeit bilden Zugvögel ein V am Firmament. Und wir schauen ihnen nach, bis man das V nicht mehr erkennt. Sie sammeln sich auf Feldern, auf denen noch der Nebel liegt im ersten Morgenlicht. Ihre neuen Federn glänzen und auf ihnen kalt das Wasser, während der Tag anbricht. Und dann steigen sie ein unsichtbares Zeichen, flieg Vogel, flieg Vogel, flieg. Und wir schauen in den Himmel, denn bald ist es soweit. In jedem Jahr an diesem Platz zur gleichen Zeit bilden Zugvögel ein V am Firmament. Und wir schauen ihnen nach, bis man das V nicht mehr erkennt. Und die Vögel werden fliegen, bis sie sicher sind. Sie unversichert verspüren im kalten Wind, dass diese Gegend hier ihr Zuhause ist. Für die nächste Zeit, bis der Herbst anbricht. Bis der Herbst anbricht. Feiner Zug in Richtung Dünen, die Kraniche auf den gepflügten Feldern. Ende September, jedes Jahr wieder, und ich am Gucken, als wenn's das erste Mal wär. Meine Neurosen, meine Leichtmatrosen sind verpackt in einem kleinen Koffer und bleiben ruhig, alles pustet durch, da geht wieder Licht um. Wenn sich's bewegt und nicht steht. Ich such nicht mehr und finde nur, kommt sowieso an den Start, was kommen mag. Ich such nicht mehr und finde nur, war sowieso jemand da. Ist immer jemand da, war immer jemand da. ich gelernt hab, ist entspannt zu bleiben. Kommt alles auf den Tisch, wenn die Zeit gekommen ist. Bringt nicht zu verkrampfen, bis die Maschinen dampfen. Das Leben ist zu kurz und viel mehr als in Ordnung. Bei absolutem Wetter, in Sonnenfarben, leuchtet auch kaputtes wie die Auslage. Beim Juwelier, bin sehr gerne hier, wunderbar ratlos, wenn sich's bewegt und nicht steht. Ich such nicht mehr und finde nur, kommt sowieso an den Start, was kommen mag. Ich such nicht mehr und finde nur, war sowieso jemand da. Ist immer jemand da, war immer jemand da, der mir. Licht an alle Fenster auf, Licht an alle Fenster auf. Ich bin raus. Und finde nur, kommt sowieso an den Start. Wir zwei auf einer Straße, die uns nach Süden führt. Auf einmal liegt ein Mann im Weg, der sich nicht mehr rührt. Der Mann fragt uns nach Wasser und wir geben ihm davon. So ist er mit uns mitgegangen und mit uns angekommen. Saßen wir zu dritt in Tonios Bar, wo es viel zu essen gab, doch wir waren zum Trinken da. Wir beide und der Fremde, wir verstanden uns sofort. Es lag mit großer Sicherheit auch am fremden Ort. Du sagst, ich bin dabei, mich ganz neu zu verlieben. Und ich sag, hey, ist doch klar, das macht der Süden. Stand die Sonne steil über Tonios Haus und aus allen Fenstern schauten frisch Verliebte raus. Aus seinem Mich und Tonio und seine schöne Frau, aus seinem Du und dieser Fremde, wie konnte ich ihm vertrauen? Ist, dass wir uns so hemmungslos betrügen. Und du sagst, hey, ist doch klar, das macht der Süden. Ich sag, du bist dabei, dich ganz neu zu verlieben. Und du sagst, denk doch mal nach, das macht der Süden. Süden, deine Farbe ist golden. Süden, deine Farbe ist schwarz. Süden, deine Melodie geht. An der hölzernen Glühweinbude. Die deutschen Singer-Songwriter, ob nur mit Gitarre in der Hand oder aber mit satter Band im Rücken, sie fuhren in diesem Jahr entweder, so wie Eric Pfeil, den wir hier gerade gehört haben, nach Süden, oder aber sie schauten hoch zum Himmel und blickten den vorbeiziehenden Vögeln hinterher. Sie verließen die Städte, betraten die im Nebel liegenden Felder und Wiesen. Sie wünschten sich die beste Zeit zurück, hier im nahegelegenen Dorf, wo sie einst aufgewachsen waren, Bosse. Oder aber sie suchten die Stille, oben an der Küste, wo früher Touristen waren und jetzt am alten Kurtaxenhäuschen »The end is near, das Ende naht« geschrieben steht. T.S. Ullmann. Sie verfluchten, was sie eigentlich lieben, dieses verdammte Hinterland, Casper. Vor wenigen Tagen fuhr ich hoch nach Norden, Lingen, Emsland. Früher war ich häufiger dort in der Gegend. In den alten Gasthöfen kleiner, abseits gelegener Ortschaften drängten sich am Wochenende Hunderte von Dorfjugendlichen, tanzten und amüsierten sich zu den Klängen all dieser Coverbands, die ohne mit der Wimper zu zucken Lieder von Marius Müller-Westernhagen neben solche von Michael Jackson oder Nena stellten. Es war die Zeit noch vor den Großraumdiscos. Ein Agent aus Niedersachsen buchte unsere Band von Zeit zu Zeit in diese Veranstaltungen mit hinein. Gegen die Hit-Strahlkraft freilich dieser Top 40 oder wie auch immer genannten Bands hatten wir zumeist nicht den Hauch einer Chance. Das ist lange her. Eine Zeit lang soll der Erfinder der Kunstfigur Atze Schröder eine dieser Bands, die Sky Dogs nämlich, als Roadie begleitet haben. So schwört es nun jemand im grünen Jäger, weit nach Mitternacht. So wahr, sagt er, wie ich hier stehe. Dieses Gasthaus am Kanal Grüner Jäger gibt es seit mehr als 100 Jahren. Als damals 1899 mit dem Aushub des benachbarten Kanals begonnen wurde, da hat die ehemalige Besitzerin des Anwesens den Arbeitern jeweils mittags ein Essen zubereitet und gebracht. So entstand der Grüne Jäger. Zunächst als klassische Gastwirtschaft, heute als Blues- und Rock-Kneipe, in der vor wenigen Tagen noch die amerikanischen Holmes Brothers auf der Bühne standen. Dass es die noch gibt, ich mag das kaum glauben. Jeder einzelne von denen müsste doch inzwischen so um die 130 Jahre alt sein. Oder, frage ich misstrauisch in die Runde, um die 80, wird mir geantwortet. Nun ja, dann geht es ja, sage ich. Oh, Lord, Lord. Das großartige Trio The Holmes Brothers, das übrigens erst 20 Jahre nach Karrierebeginn sein erstes Album im Jahr 1990 veröffentlicht hat. Am frühen Abend ist die Emsland Arena in Lingen eröffnet worden. 5000 Plätze, die Halle ist ausverkauft. Auf der Bühne Katie Melua und im Vorprogramm Bosse. Dieser Bosse ist verdammt gut. Er vermisst seine Anzughose, die er eine Woche zuvor noch anlässlich der Hochzeit seiner Schwester getragen hat. Jetzt aber ist sie spurlos verschwunden. Lediglich das dazugehörige Jackett hat er noch finden können und immerhin das zu diesem feierlichen Anlass der Eröffnung, nämlich der Emsland Arena, trägt er nun. Die Leute lachen. Auch die Ordner. Auf deren blauen Uniformjacken prangt im Brustbereich ein Aufnäher mit der Buchstabenfolge LSD. Ordner sind wir eigentlich nicht, sagt mir ein großgewachsener Kerl mit kräftigen roten Wangen und einem blonden Schnauzbart. Seid ihr Türsteher? Erkundige ich mich leicht misstrauisch. Nein, sagt er, wir sind der Sicherheitsdienst. Der alte Besitzer hörte auf den Namen Lübbering. Daher auch LSD, Lübbering Sicherheitsdienst. Woher kommt ihr denn, frage ich. Aus dem Hinterland, Haselünne, bekomme ich zur Antwort. Katie Melua bedankt sich derweil artig und spielt zwei Zugaben. Dann Vorhang. Einige Bekannte schlagen vor, sich später noch im Ortskern zu treffen. Die besagte Kneipe aber ist extrem voll. Die Musik geht überlaut Richtung Beastie Boys. Was nun? Wir wollen ja reden. Vielleicht ein paar Meter zurück ins Zwitscherstübchen, schlägt jemand vor. Das besagte Gasthaus haben wir auf dem Weg bereits passiert. Wir können doch erst einmal hier draußen auf die anderen warten, schlage ich nun vor und deute auf den kleinen Weihnachtsmarkt nur wenige Meter entfernt. Dort, sage ich, an der hölzernen Glühweinbude. Die ist auch längst zu, sagt nun jemand, als ob ich das nicht selber wüsste. Natürlich ist sie zu, gleich nämlich ist es bereits Mitternacht. Sei froh, dass sie zu ist, sagt mir nun ein Ortsansässiger. Zwei Tassen Glühwein mit Schuss an der Bude. Ich garantiere dir, da bist du angeschossen. Gut, dann eben in den grünen Jäger. Bauchgefühl. Die falschen Drogen zur richtigen Zeit werfen Schatten, wo das Licht nie scheint, für kurze Zeit. Und über Nebenstraßennamen immer Wasser bis zum Hals, lieber Regenparker tragen. Sprachlos tanzen statt reden, so müde von der Stadt, die nie schläft, bleib in Bewegung. Hörst du den Chor, schief und auch schön, Höhen leicht daneben, wir sind tiefengewöhnt. Mit großen Augen zwischen Bahnschienen und Schrebergärten, Arm in Arm singend über Leben, die wir nie leben werden. So wie das Ding hier nun mal läuft, Kleinganoven Beichte mit zwei Fingern überkreuzt. Wir sind Legenden, wir selbst, gemeinsam vorm Ende der Welt. Willkommen zu Haus, wo jeder Tag aus Warten besteht und die Zeit scheinbar nie vergeht. Steine schmeißen, Hauptsache laut. Für alles zu haben, zu kaum was zu gebrauchen. In diesen Hinterwelten getrieben von Kindergeld. Wenn Taten mehr sagen als Worte, sind wir Stille selbst. Man gibt uns gut zu verstehen, die leeren Gläser der Theke sind beste Lupen aufs Leben. Unter Maus der Straßenlaternen um elf, gemeinsam am Ende der Welt. Willkommen zu Haus, wo jeder Tag aus Warten besteht. Scheinbar nie vergeht, vergeht, vergeht. In diesem Hinterland, verdammtes Hinterland, wo Gedanken im Wind verwehen und die Zeit scheinbar nie vergeht, vergeht, vergeht. Geliebtes Hinterland, willkommen im Hinterland. In der hölzernen Glühweinbude in der Stadt führe ich Selbstgespräche und mache meinen Kopf winterfest. Ich summe leise ein Lied der Champs, was auch liegt schon näher. My spirit is broken, my hands are on fire, my heart is a choking. Meine Seele ist gebrochen, meine Hände glühen vor Schmerz, meine Brust drückt sich zusammen, kein Platz für mein Herz. Sei du doch bitte nicht der Grund dafür, dass es so bitter kalt ist in meinem Herzen, why it's cold in my heart. Kaum hat Sänger Michael das gesungen, folgt auch schon dieser markante Dreifachschlag des Drummers auf die Snare. Wie ein dreifaches Ausrufezeichen. Ich liebe diese Stelle. Zu Beginn habe ich jeweils immer nur auf diese Snare-Schläge gewartet. Das mag ein wenig seltsam anmuten, doch es war tatsächlich so. Dann erst begann ich, auch auf den Text zu achten. Oft dauert es, bis die lyrische Seite mein Interesse weckt. Von den Texten etwa der Gruppe Messer aus Münster fühlte ich mich bisher schon aus rein akustischen Gründen immer ein wenig überfordert. Ich verstand einfach lange nicht jedes Wort des Sängers Hendrik Otremba. Bis ich die Erstausgabe eines Musikmagazins mit dem Titel Das Wetter in die Hand bekam. Sie erschien vor kurzem. Dort sind bereits vor Veröffentlichung des zweiten Messer-Albums Die Unsichtbaren, das mittlerweile natürlich erschienen ist, alle Albumtexte ins Heft gelangt und stehen da nun Text für Text, Seite für Seite, erhaben auf einer Magazinstrecke, die am Ende von Seite 81 bis hin zu Seite 95 reicht. Innerhalb dieser Strecke bemühen sich zusätzlich die drei Autoren Christoph Schreuf, Jan Drees und Pola Lia Schulten um entsprechende Textinterpretationen. Hendrik Otremba ist zusätzlich für die Covergestaltung des Magazins verantwortlich. Vorne nämlich prangt als Aquarell-Tuschezeichnung auf Blütenpapier ein großartiges Porträt von Casper. Angeschossen. Der Album-Opener bringt den Protagonisten, Hendrik eben, bereits genauso ins Spiel, angeschossen vom Leben wohl, dem in virtuellen Netzwelten und dem in der nächtlichen Stadt. Mit Gesichtern, die nicht mehr offenbaren als Oberfläche. Alles geschichtslos. Ein Karussell, die Nacht so heiß. Danach wendet sich der Song. Zur Kulisse wird ein altes Zimmer und ein wilder Garten. Geschichte. Alt und stille Garten. Womöglich auch hier ein Trip raus aus der Stadt. Am Ende dann heißt es, bitte sprich, oh sprich mit mir und es gibt nichts anderes hier. Ich bestelle einen weiteren Glühwein hier an der hölzernen Glühweinbude. Bitte angeschossen, sage ich. Mit Schuss. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Wir beginnen mit dem Stück Angeschossen.